Nach dem missglückten Überfall der Cheyennes auf Habers Farm ritten wir weiter. Matochako, der Häuptling Sieben Bären, ihr erinnert euch, hatte seine Waffen zurückgehalten und begleitete uns nun als freier Mann. Einen Tag später stürzte Trescos Pferd und verletzte den Reiter durch einen Hufschlag. Wir verloren 3 kostbare Tage, die wir unmöglich wieder einbringen konnten. Jedenfalls würden wir nun Old Shorehand nicht noch vor seiner Ankunft im Park oben einholen. Winnetou kannte in der vor uns liegenden Gegend einen günstigen Lagerplatz, den wir gegen Abend erreichen wollten. Es sollte sich um einen Ort handeln, der eine frische Quelle besaß und von einem niedrigen Steinwall umgeben war, eine willkommene Deckung gegen etwaige Angriffe. Kurz Nachmittag stießen wir auf eine wenigstens 5 Stunden alte Fährte von etwa 20 Reitern, deren Pferde Hufeisen trugen, also weiße. Wahrscheinlich eine Gesellschaft jener Abenteurer, die von den Gerüchten um bedeutende Gold- und Silberfunde in die Mountains gelockt wurden. Schließlich kamen wir an eine Stelle, wo die Schar angehalten hatte. Es lagen da einige geleerte Konservenbüchsen herum, auch eine leere Flasche fand sich. Leider beachtete ich diesen Fund nicht. Ich hätte daran denken müssen, dass damals eine Flasche im Wilden Westen eine Seltenheit war, die man auf langen Ritten als Feldflasche benutzen konnte. Wenn der Besitzer ihren Verlust bemerkte, würde er sicher umkehren, sie zu holen, und musste uns dabei entdecken. Das war es, was ich nicht bedachte. Als wir uns gegen Abend dem vorgesehenen Lagerplatz näherten, hielt Winnetou plötzlich an und gebot uns, still zu sein. Jenseits der Steinmauer erklang eine dunkle Stimme, die in Indianersprache langsam und klagend ein Lied sang. Wegen des weichen Bodens hier in der Nähe des Wassers hatten wir uns fast lautlos genähert und der Sänger hinter dem Ringwall hatte unser Kommen überhört. Winnetou und ich stiegen leise ab und schlichen an die Mauer heran, wo wir eine schmale Bresche fanden, um hindurchzusehen. Bestürzt sahen wir uns beide an. Da drüben saß Winnetou. Ja, fast das genaue Ebenbild meines roten Bruders, nur älter. Auch in der Kleidung ähnelten sie sich sehr stark. Eine seltsame Begegnung. Winnetou rief dem roten Mann einen Namen zu und im Nu stand der Fremde schussbereit. Uff! 2 Männer! Wer seid ihr? Hier sind... Intschutschuna! Intschutschuna! Der Häuptling der Apachen! Doch nein, das muss Winnetou sein, sein berühmter Sohn. Kommt herüber! Du hast meinen Vater gekannt? Ja, ich habe ihn gekannt. Und du bist sein Ebenbild. Und du wirst Kolma Pushi, Schwarzauge genannt. Kennt mich Winnetou? Nein, ich habe dich noch nie gesehen. Ich errate es. Erlaubt uns Kolma Pushi, von dem wir stets nur Gutes hörten, an seiner Seite Platz zu nehmen? Ist dieses Bleichgesicht Old Shatterhand? Ich bin es. So setzt euch nieder und seid mir willkommen. Wir haben Gefährten bei uns, die draußen am Wasser warten. Dürfen auch sie herbeikommen? Es ist hier für alle eure Begleiter Platz genug. Ich ging, um die Gefährten zu holen. Meine Gedanken kreisten um den rätselhaften Indianer Kolma Pushi. Alles, was ich über ihn gehört hatte, war Folgendes. Er gehörte zu keinem Stamm, sondern wies stolz jeden Umgang von sich. Er jagte bald hier und bald dort, aber niemand konnte sich rühmen, ihn auch nur einen Tag lang zum Gefährten gehabt zu haben. Seine Person galt den Indianern und den Weißen als unbedingt neutral und unverletzlich. Durch einen breiten Eingang auf der anderen Seite der Umwallung betraten wir das Camp. Kolma Pushi sah uns mit höflichem Interesse entgegen. Da kam zuletzt Apanatschka hereingeritten. Wie gebannt hing der Blick des geheimnisvollen Indianers an dem jungen Häuptling. Voller Spannung trat er an ihn heran und fragte: Wer bist du? Sag es mir. Ich bin Apanatschka, der Häuptling der Pohonim-Comanchen. Und was willst du hier in Colorado? Ich war auf dem Weg nach Norden, um die heiligen Steinbrüche zu besuchen, und traf dabei Winnetou und Old Shatterhand, die in die Berge wollten. Ich änderte zunächst meinen Weg und schloss mich ihnen an. Ich muss dich bereits gesehen haben. Doch wird es wohl im Traum gewesen sein, im Traum meiner Jugend, die schon längst vergangen ist. Sei auch du mir willkommen. Es ist heute ein Tag, wie wenige Tage sind.